Sie hören den Monolog Filmriss von Horst Matthies. Der Autor wurde 1939 in Radebeul bei Dresden geboren und ist gelernter Bergmann. Nach einer 10-jährigen Dienstzeit bei der Bereitschaftspolizei studierte er am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Seit 1970 ist Horst Matthies als freier Autor tätig und lebt in Hochenviecheln im Kreis Wismar. Die Landschaft Mecklenburgs bildet auch den Hintergrund für sein Hörspiel Filmriss, das Sie nun in einer Inszenierung von Hans Rosenhauer hören. Der Sprecher ist Wolf-Dietrich Sprenger. So, Herr Biesenbro, Sie setzen sich jetzt erst einmal hierher. Und bleiben Sie ruhig. Es kommt gleich jemand und nimmt das Protokoll auf. Haben Sie mich verstanden? Was? Ob Sie mich verstanden haben? Natürlich. Es kommt jemand und nimmt das Protokoll auf. Na bitte. Also ganz ruhig bleiben. Keine Angst, ich bin ruhig. Ich bin noch nie so ruhig gewesen. Gut. Es kommt also gleich jemand. Ja, ja. Kommt gleich jemand. Ich sag sowieso nichts. Gar nichts, sage ich. Weil es ohnehin keiner nachfühlen kann, was das heißt. 4 Jahre warten auf ein einziges Motiv. 4 Jahre. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jeden dritten Sonntag vor dem Aufstehen raus aus dem Bett. 30 Kilometer Fahrt. Gummihosen an. Ein Koffer mit den Objektiven, 2 Apparate, Stativ unter dem Arm, 100 Meter durch den Schlick und dann auf einer umgestürzten Weide hocken oder unter einem Brombeerbusch. 5 Stunden. Oder 6 oder 8. Was sind da ein paar demolierte Autos? Außerdem ist meins schließlich auch nicht ganz geblieben. Heck und Bug, auf der rechten Seite beide Türen. Der Rahmen hat bestimmt auch was abgekriegt. Mittlerer Totalschaden sozusagen. Und ich habe niemanden an der Hand, der bei irgendeiner Werkstatt anrufen kann. Hört mal, ich habe da einen Bekannten, dem ist was ganz Blödsinniges passiert. Nicht mal was zu bieten habe ich. Ja, wenn ich im Fleischkombinat arbeiten würde. Salamiproduktion oder Paprikaknacker oder Kochschinken. Aber einer aus der Brotfabrik, der an der Knetmaschine steht und Mehl und Salz und Wasser durcheinander rührt, womit kann der sich schon erkenntlich zeigen? Brötchen. 5 Pfennige das Stück. Naja, die anderen sind da vielleicht auch nicht besser dran. Trotzdem, bei einer Werkstatt, da weiß man, die haben ihren Plan. Aber wenn du erstmal auf der Liste stehst, dann kannst du dir auch ausrechnen, wann ungefähr deine Frau diesen komischen Zug um den Mund wieder loswerden wird. So ein bisschen angeekelt sein und ein bisschen auch Schadenfreude. Weil ein Mann eben nur ein Mann ist, wenn er Erfolg hat. Wenn er keinen Erfolg hat, dann ist das der Beweis, dass die Männer eben nicht die Größten sind. Das war wohl das Schlimmste für mich in diesen 4 Jahren. Weil es natürlich niemals gestimmt hat, wenn ich gesagt habe, zieh doch den Mund nicht so. Ich ziehe überhaupt nicht den Mund, das bildest du dir bloß ein. Und dabei habe ich doch gesehen, wie sie hinter der Gardine stand und geguckt hat, was ich für ein Gesicht mache, wenn ich zurückkam. So ein Adler hat eben nun mal keine Liste und keinen Plan. Er kommt, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Kannst du noch so denken, Himmel, Herrgott, ich kann doch nicht schon wieder zu Hause vorfahren und so tun, als wäre mir das Warten auf der Weide wie eine Sanatoriumskur bekommen. Eine Blasenentzündung habe ich mir geholt. Manchmal waren mir die Zehen so steif gefroren, dass ich noch beim Abendbrot die Füße nicht aufsetzen konnte. Oder einmal im Sommer, da hatte ich vergessen, die Mückensalbe mitzunehmen. Und der hockte 100 Meter weiter auf einer Grasbülte und starrte auf die schönen großen Stücken Rinderpansen, die ich ihm in ein verlassenes Gänsenest gelegt hatte. 100 Meter. Und ich hatte alles auf das Gänsenest eingestellt. Naja. So viel kann ich ja vielleicht sagen. Es gibt in unseren Breiten bestimmt nicht mehr als 2-3 Leute, die einen Adler fotografiert haben. Ich meine nicht einfach mal so geknipst aus der freien Hand und in den Kontrasten so, dass man gerade noch sieht, es ist ein Adler, nicht vielleicht eine Eule. Nein, richtig fotografiert, mit Schärfe, bis in das Augeninnere. Und von der Belichtung her so, dass du das Spiel der Brustfedern im Wind zu sehen glaubst. Fotos mit Wirkung sozusagen. Wo es nicht reicht, dass man denkt, ach wie schön, oder sieh mal an und dann weitergeht. Nein, Bilder, die im Auge bleiben und da sind, ob man es will oder nicht. Und wo man mit einem Mal anfängt, genauer hinzusehen. Nicht bloß, wenn man zufällig mal einen Adler sieht. Nein, dass man plötzlich auch an einer Schnecke entdeckt, dass sie nicht bloß schleimig ist und langsam. Oder dass die Hornisse eigentlich ganz was anderes ist als ein brummendes Ungetüm mit Stachel. Auch für Menschen bekommt man wohl dadurch einen anderen Blick. Na gut. Ich wollte jedenfalls auch einen Adler fotografieren. Meinen Adler. Einen Seeadler mit blütenweißem Schwanz, ganz hellem Halsgefieder. Fixe Idee? Na bitte, da ging es schon los. Was ist denn das, eine fixe Idee? Der erste Affe, der sich einen Stock griff und damit nach den Kokosnüssen angelte, hatte der nicht auch eine fixe Idee? Oder dieser Ingenieur, der sich nach Feierabend in seine Garage zurückzog und an einer Nähmaschine bastelte, bei der mehrere Nadeln nebeneinander arbeiteten. Erst 5, dann 50, dann 100. Heute produziert man in der ganzen Welt auf diese Weise Stoffe. Malimo, war das eine fixe Idee oder nicht? Und ich hatte eben auch eine fixe Idee. Ich wollte meinen Adler fotografieren. Misstrauisch, der Bursche. Bis zum geht nicht mehr. Kleinste Veränderung reichte schon, dass er abstrich. Wenn ich die Kamera nicht richtig abgedeckt hatte oder wenn ich zu spät gekommen war, dass ich das Wasser über meinen Fußspuren im Sumpf noch nicht wieder geklärt hatte, dann ließ er mich bloß aus der Ferne sein merkwürdiges Möwengeschrei hören. Grau, grau. Weg war er wieder. Die haben gelernt, vorsichtig zu sein, die Adler. Braucht man sich nicht lange zu fragen, warum. Braucht man sich nur umzusehen. Wo nur noch irgendetwas übrig geblieben ist von so einem alten Herrensitz und vorgezeigt wird, als Beispiel für die Lebensart der Krautjunker und Schlotbarone, überall sind sie zu finden. Fein hergerichtet. Die Fänge in ein ausgestopftes Wildkaninchen gekrallt, die Flügel leicht gespreizt. Oder hingehockt auf einen Aststumpf und den Kopf halb links gedreht, dass jeden ein Gruseln ankommt, der sich von einem Blick aus den starren Glasaugen getroffen fühlt. Soll mir bloß keiner sagen, dass das als Ausdruck der Prunksucht dieser historisch überlebten Klasse angesehen werden muss. Der Trieb, der dafür bestimmend war, ist noch lange nicht passé. Klar hat die Jagd jetzt ihre Regeln und es sind ganz andere Leute, die mit den Doppelflinten durch die Wälder ziehen. Aber soll man doch mal hingehen zu denen und sich umschauen in den Wohnungen, was da an den Wänden hängt. Und die sagen nicht, das ist der Nachweis meiner sorgsamen wildhegerischen Tätigkeit. Die sagen, den habe ich dort geschossen und den dort und das war ein glatter Blattschuss und der hat sich gewendet, als ich gerade abdrückte, da hat ihm die Kugel die Kehle zerfetzt. 1,5 Stunden habe ich ihn suchen müssen und dann hat er mir immer noch mit dem Geläuf die Hosen aufgeschlitzt, als ich ihn abnicken wollte. Oder Diplomatenjagd. Warum denn eigentlich Jagd? Warum denn nicht einen Kegelabend? Da kann man doch genauso miteinander reden. Oder sich auch aus dem Wege gehen. Nein, Jagd. Weil das ein Kitzel ist, der noch jeden lockt. Ansetzen, zielen, dann die Trophäe an die Wand. Das da, das war ich, den hab ich erlegt. Möglichst groß und möglichst selten, das Tier. Kann man sich ja auch seinen Teil denken, wenn in der Zeitung zu lesen ist, wer die Hirsche geschossen hat, die auf der internationalen Trophäenschau Goldmedaillen kriegen. Naja. Ich bin ja auch nicht frei davon. Ist ja auch sowas wie Jagd, was ich betreibe. Anschleichen, zielen, abdrücken. Bloß, dass das Tier am Leben bleibt dabei. Und dass das vielleicht ein bisschen schwerer ist, als aus dem beheizten Anstand und mit Zielfernrohr einen Hirsch zur Strecke zu bringen. Ganz schön schwerer sogar, wenn man zum Beispiel mal einen Adler nimmt. Als ob der gewusst hätte, was ich vorhabe und mich prüfen wollte, wie viel Ausdauer ich mitbringe. Ganz zufällig hatte ich ihn entdeckt. Beim Pilzesuchen mit dem Jungen. Es war ein trockenes Jahr und man konnte bis zu der Insel, bei der die umgestürzte Weide liegt, über den getrockneten Schlick laufen. So niedrig war der Wasserstand im See. Ob es vielleicht da drüben Pilze gibt, sagt der Junge. Und ich sag, aber schön auf die trockenen Grasbülten treten. Bei so einem Schlick, da weiß man nie. Muss sowas wie eine Eingebung gewesen sein. Oder ein Restempfinden aus der Kindheit. Der Traum vom alten Räuberschatz, der irgendwo vergraben liegt. Warum nicht auf so einer Insel, in einem schilfbewachsenen Waldsee? Es gab natürlich keinen Räuberschatz. Pilze gab's auch nicht. Brombeeren gab's. Groß und schwarz und süß. Die haben wir uns in den Mund gestopft, händeweise und einzeln. Wir waren ganz still dabei. Und plötzlich ein Schatten. Und ein Geräusch wie... wie das Fauchen der Luft, wenn ein Zirkusreiter mit dem Lasso spielt. Und dann saß er da, 8 Meter neben uns, 2,5 Autolängen. Der Junge stand mit offenem Mund und mir stieg ein Kloß in den Hals vor Ärger. Den Fotoapparat hatte ich im Wagen gelassen. Ich war ja damals noch nicht so versessen auf das Fotografieren. Ich nahm den Apparat nur mit, weil man manchmal einen Beleg braucht. Weil sie einem einfach nicht glauben im Betrieb, wenn man erzählt, ich habe ein Schild gesehen, dieser Weg ist kein Weg. Wer ihn dennoch benutzt, kann mit einer Ordnungsstrafe bis zu 250 Mark belegt werden. Oder Lenin im Schaufenster eines Steppdecken- und Federbettengeschäfts und drunter, er rührte an den Schlaf der Welt. Biesenbro hat sich wieder mal was ausgedacht, heißt es dann. Und gekichert wird über dich. Über dich und nicht über die Leute, die so einen Mist verbocken. Weil sie mit einem Kopf herumlaufen, in dem es aussehen muss wie in einer Kartoffelsortiermaschine. Rüttel, schüttel, rüttel, schüttel. Jedes Sieb lässt nur eine Sorte von Gedanken durch. Was nicht dazugehört, wird weitergeschoben. Der Wohngebietsmensch muss auch so einer sein. Ja, unsere Bürger sind wachsam. Ja. Was ist denn das für eine Wachsamkeit, wenn ganze Brote in die Futterkübel wandern und keiner stört sich dran? Ganze Brote. Halbe Brote, Brötchen, wie sie aus der Fließstrecke kommen. Da kann man wohl nicht Semmelbrösel draus reiben. Nein, sowas kauft man in der Kaufhalle, weil das einfacher ist. Ein Griff ins Regal, statt sich mal die Reibe zu greifen. Kostet ja nichts, so ein Brötchen. Weg damit. Was hat denn das mit Wachsamkeit zu tun? Eine Sauerei ist das. Wenn dann einer kommt und hat eine Idee, wie man das verändern könnte. Wie die Leute wenigstens ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden könnten, damit sie wenigstens erst einmal sehen, was sie da machen, dann... Schluss damit! Jetzt fange ich hier auch noch an, den Stuhl gegen die Tür zu rammen. Oder beiß in den Tisch. Oder häng mich vielleicht auf. Mein Gott, solche herrlichen Aufnahmen, solche herrlichen Aufnahmen. Gestochen scharf, eine wie die andere. Und Positionen. Als hätte er gedacht, jetzt ist es genug. Du hast mich überzeugt, bitte, da hast du mich. 2-mal Anflug und 2-mal mit Blick direkt ins Objektiv und 4 mit dem Schnabel im Köder. Und dann die eine, die, von der ich die ganzen 4 Jahre geträumt hatte. Genauso, wie er sich uns beim ersten Mal präsentiert hat. Den Schnabel geschlossen, den Kopf leicht zur Seite geneigt und mit dem Blick schon die Stelle am Köder fixiert, auf die er gleich einhacken wird. Konzentrierteste Spannung in jedem Detail. Als ob ein Ast kracht, hat der Junge damals gesagt. Und da haben wir beschlossen, das Bild holen wir uns. Gleich am Sonntag darauf sind wir wieder los. Das weiß ich noch genau, weil ich wie ein Besenkter von einem zum anderen gerannt bin. Bitte, bitte, bitte tausch mit mir die Schicht. Vielleicht ist er nächste Woche schon weg, ab nach dem Süden. Was wusste ich denn damals von Seeadlern? Aber keiner hatte ein Einsehen. Was bedeutet denn schon das Foto von einem Seeadler, wenn im Garten vor der Stadt die Gurken verdorren? Da bin ich einfach weggeblieben. Wenn ich Ihnen zum Brigadeabend die Dias zeige, habe ich gedacht, dann werden Sie verstehen, dass man manchmal auch aus der Reihe treten muss im Leben. Dass manche Dinge ohne Einsatz nicht zu haben sind. Aber wohlgefühlt habe ich mich nicht da draußen. Und er ist ja auch nicht gekommen. 2 Stunden hat der Junge es ausgehalten, das Stillsitzen unter den Brombeeren. 10 Jahre war er damals und eigentlich war das eine ganz enorme Leistung. Macht nichts, habe ich zu ihm gesagt. In 2 Wochen nehmen wir uns das Schachspiel mit. Und wenn wir ihn dann haben, dann lassen wir die Partie so stehen, wie sie steht. Sollen die Leute grübeln, was hier los gewesen ist, wenn einer das Spiel unter den Brombeeren findet. Aber er kam auch diesmal nicht. 3 Wochen später ist der Junge schon nicht mehr mitgefahren. Aber ich konnte mich ja nicht hinstellen und sagen, ja, den Adler habe ich nicht, aber ein Tagpfauenauge und 2 grüne Mosaikjungfern bei der Paarung. Eschnaviridis, da hätten die doch bloß ihre Witze gemacht. Mosaikjungfern, wer weiß, was das für Jungfern sind, denen du dort auflauerst. Vielleicht sogar eine heiße Witwe. Ha, ha, ha. Kann ich mir richtig vorstellen, die dicke Tina von der Portioniermaschine. Bei der dreht sich alles nur um eins. Die sieht in jedem Brötchen, das sauber geschlitzt aus dem Backtunnel kommt, ein Symbol. Und wenn es nach der ginge, würden die Brötchen nur mit den Hörnchen zusammenverkauft. Das ist übrigens merkwürdig, dass man angebissene Hörnchen viel seltener in den Abfallkübeln findet als Brötchen. Dabei sind das genauso 50 Gramm. Und vielleicht ist die Form einfach mundgerechter, sodass man aufisst, was man erstmal in der Hand hat. Oder liegt das bloß daran, dass wir davon weniger produzieren? Dem muss ich mal nachgehen. Da liebt man ja immer wieder Überraschungen, wie manche Dinge auf die Leute wirken. Die 2 Pfund Brote zum Beispiel. Dass die so einschlagen, damit hat kaum einer gerechnet. Ein 3/4 Pfünder, das ist doch genauso viel. Aber das ist angefasst, angeschnitten, kaputt gemacht. Kaputte Brote kauft man nicht. Da wirft man eher die andere Hälfte in den Müll, wenn sie zu hart geworden ist, in der trockenen Fernheizungsluft. 9,5 Tonnen Brot weniger pro Woche. Allein aus unserem Betrieb, seit wir die 2 Pfünder eingeführt haben. Und was dann noch rauszuholen wäre, wenn wir das Brot in Scheiben schneiden würden. 6 Scheiben, 8 Scheiben, 10 Scheiben. Nicht nur Pumpernickel oder Toastbrot. Nein, jede Sorte. Graubrot und Mischbrot und Moskauer. Sauber verpackt und mit Tagesstempel versehen. Jede Schnitte frisch auf den Tisch. Aber da geht kein Weg rein. Das wird zu teuer, Kollege Biesenbroh. Schneiden, verpacken, stapeln. 3 Arbeitsgänge zusätzlich. Papier und Druckkapazität und neue Paletten. Außerdem, die Leute wollen sich ein Brot in den Korb legen können. Wollen Sie das denn wirklich? Klar. Früher, ja. Ich weiß noch, meine Mutter hat das Brot nachwiegen lassen beim Bäcker. Aber da war es ja auch noch was wert. Da konnte man nicht hingehen und einsacken, dass die Hühner gleich mitversorgt sind. Da gab es das Brot auf Marken. Da hat man die Krümel auf dem Tisch noch in die Hand gewischt und in den Mund geschoben. Heute dagegen. Heute, da ist das Brot für manche nicht mehr als eine lästige Beilage zu Butter und Wurst. Braucht man doch bloß reinzugucken in die Abfallkörbe neben den Bockwurstbuden. Müssen wir das denn noch unterstützen? Über den Preis will ich ja gar nicht erst reden. Da macht sowieso gleich jeder die Ohren zu. Darüber diskutieren wir nicht, basta. Aber wenn jeder, der einkaufen geht, wüsste, ich finde im Regal die Menge, die ich gerade brauche und verschiedene Sorten und so verpackt, dass es eine Woche frisch bleibt, würde der denn dann nicht lieber 3x8 Scheiben von verschiedenen Sorten nach Hause tragen wollen, als gleich 3 ganze 2 Pfünder? Geht doch anderswo auch. Nein, Kollege Biesenbroh, da befindest du dich bestimmt auf dem Holzweg. Außerdem, wir haben gar nicht solche Verpackungsautomaten. Müssen sie einführen gegen Devisen. Unsere Devisen brauchen wir für anderes. Ja, ja. Um Getreide zu kaufen, das wir ins Brot packen, das wir dann wegschmeißen. Na, das wird auch noch. Das mit den 2 Pfündern ist ja auch geworden. Hat zwar 3,5 Jahre gedauert, aber manches braucht eben seine Zeit. Man darf bloß nicht locker lassen. Für die Prämie habe ich mir übrigens das Spiegelobjektiv gekauft. Da war sie das erste Mal richtig sauer auf meine Fotografiererei. Wie lange rede ich, dass wir einen Teppich brauchen könnten? Und der Bezug von den Sesseln ist auch ganz abgewetzt. War doch aber meine Idee gewesen, oder? Hat sie doch auch erst geunkt. Auf deine Vorschläge warten die gerade. Das sind doch studierte Leute, die haben doch auch einen Kopf. Ja, dann aber mit einem Mal 2.300 Mark für ein schwarzes Rohr mit Glasscheiben drin. Da gibt's wohl nichts, was wir nötiger hätten. Was hat denn die für eine Vorstellung davon, was sich in einem so abspielt, wenn so ein Adler 50 Meter weg auf einem Hockstamm sitzt und du kommst einfach nicht ran? Na bitte, da hast du ihn ja endlich, hat sie gesagt. Und zu sehen war nicht mehr als ein grauer Fleck vor dem gelbgrünen Geflirr des absterbenden Schilfs. Als ich die Mosaikjungfern fotografiert hatte, hat sie auch bloß gesagt, aha, so geht das bei denen vor sich. Ich hatte aber begriffen, was man aus einem Foto alles herausholen kann, wenn man sich Zeit lässt. Wenn das Licht stimmt und die Schärfe und die Spannungspunkte so über die Fläche verteilt sind, dass der Blick zum Wesentlichen hingezogen wird und nicht wegrutscht oder keine Mitte kriegt, weil das Bild langweilig ist. Ich hatte begriffen, dass Fotografieren mehr ist, als bloß durch den Sucher gucken und auf den Auslöser drücken. Entfernung, Blende, Klick. Ja, mit den Jungfern hat alles eigentlich erst richtig angefangen. Ich habe mir Literatur besorgt, gelesen, probiert, zuerst nur das Technische, dann speziell Naturfotografie. Wie kommt man ran an ein Motiv? Wie schafft man es, dass die Härchen flimmern auf einer Aufnahme von der Schwammspinnerraupe, wenn real kein Gegenlicht zu kriegen ist? Und dann musste ich ja auch wissen, was ich da fotografiere. Ich kann doch nicht einfach bloß sagen, und hier bitteschön ein blauer Frosch. Komisch, was? Dann muss ich doch auch sagen können, warum ist der blau und was ist das für einer? Und was ich da mit einem Mal alles zu sehen bekam. Ich hatte ja Zeit. Jeder dritte Sonntag gehörte mir. Immer über den kurzen Wechsel, damit sie nichts zu lamentieren hatte. Das ganze Wochenende ist verpfuscht. Naja, kurzer Wechsel ist ja sowieso kein Wochenende. Bloß, dass man da mal gerade richtig ausschlafen kann. Das war eben dann mein Wochenende. 3:30 bin ich los und nachmittags zum Kaffee war ich wieder da. Dann ins Bad und die Filme entwickelt, soweit ich Schwarz-Weiß-Aufnahmen gemacht hatte. Farbe gebe ich weg. Das sind zu große Investitionen, da spielt sie nicht mit. Ich habe auch Interessen, nicht nur du. Ja, mit dem Mädchen in die Stadt, Geschäfte angucken, Tickeltackel, was gibt's Neues? Wo mag denn die das Kleid herhaben? Ein einziges Mal ist sie mitgefahren, weil sie nicht glauben wollte, dass man 4 Stunden brauchen kann, um einen einzigen Schmetterling zu fotografieren. Weiß ich, was sie gedacht hat, wo ich mich rumtreibe. Frauen denken sich ja immer irgendwas zusammen. Aber das hat sie inzwischen eingesehen, dass das Quatsch ist. Kann sie ja jedes Mal miterleben, wie ich aus dem Häuschen gerate, wenn der entwickelte Film zurückkommt und ich sehe, dass ich die Springspinne tatsächlich gerade in dem Augenblick erwischt habe, wie sie einer Zuckmücke auf dem Rücken landet. Das ist ein Gefühl, als ob einem die Haut springen möchte. So gewaltig fühlt man sich da. Was sollte mir da irgendwelches glubschäugiges Gesäusel? Ja. An dem Tag ist mir der Adler übrigens das erste Mal durch die Lappen gegangen, als sie mit rausgefahren war. Wir saßen unter den Brombeeren und ich wartete auf eine Biene. Die schnitt sich Stücken aus einem Blatt. 4-mal war die schon angeflogen, immer dasselbe Blatt. Da hatte ich den Balgenauszug an die Kamera gebaut, damit ich ganz nah ran konnte. Der Adler war eigentlich gar nicht zu erwarten. Der Köder war schon zu alt. Krähen hatten alles auseinandergezerrt. Ein solches Aas geht da nicht, hatte ich inzwischen gelesen. Er will ihn lieber im Ganzen. Aber der ist eben wirklich ein gewiefter Fuchs. Der hält sich nicht an das, was in den Büchern steht. Der hat überhaupt seine eigenen Ansichten. Zum Beispiel, was habe ich für Zeit gebraucht, bis ich begriffen hatte, dass ich den Wagen zu nah am See abstellte? Bis auf 1 Kilometer war ich immer rangefahren. Das kann den doch nicht stören, habe ich gedacht. Aber der kreiste und kreiste, strich mal kurz über die Baumwipfel weg, aber er hielt sich fern. Oder die Brombeerhecke. Die ist dicht, war ich der Meinung. Da kann er mich nicht sehen. Ganz tief über dem Erdboden hatte ich mich reingearbeitet. Ranke für Ranke beiseite geschoben oder abgeschnitten und in das Deckengeflecht mit eingearbeitet. Aber der kam und kam nicht näher, saß 100 oder 150 Meter entfernt auf einer Kiefer und starrte rüber. Erst als ich ein richtiges Dach eingezogen hatte aus Brettern und Dachpappe und das den Winter über gestanden hatte und im nächsten Sommer neu überwuchs, erst dann kam er näher. Ja. Ach so, an dem Tag, als sie mitgefahren war. Ich sitze also und warte auf die Biene und denke noch, dann kommt er schon. Da schreit sie mit einem Mal, da ist er. Wahrlich und wahrhaftig geschrien hat sie das. Und wie ich mich umdrehe, streicht er ab. Schickt noch sein kurzes Krau-Krau über den See und verschwindet hinter den Baumwipfeln. Bin ich ganz ruhig geblieben. Wirklich. Ganz und gar ruhig. Ich habe den Balkenauszug abgeschraubt, habe das Stativ zusammengeklappt, die Kamera in den Koffer gelegt und bin losgegangen. Zurück zum Wagen. Sie hinter mir her. Was bin ich bloß für eine blöde Ziege? Was bin ich bloß doof? Aber ich war so erschrocken, der ist ja so groß. Was hätte ich denn sagen sollen? Jawohl, du bist eine blöde Ziege. Ich bin gefahren und habe gepfiffen dabei. Und zu Hause habe ich eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt und habe gesagt, davon geht die Welt nicht unter. Danach ist sie nicht wieder mitgefahren. Aber sie hat auch nicht mehr versucht, mich davon abzubringen. Das muss ich zugestehen. Nur den Mund hat sie verzogen, armer Irrer. Ja, das zweite Mal habe ich ihn durch den Moorfrosch verpasst. Der hat es mir auch angetan. Das ist eigentlich ein ganz und gar unscheinbarer Bursche, der normalerweise zwischen so einer Tümpelbewachsung gar nicht auszumachen ist. Aber im Frühjahr, während der Laichzeit, da färbt er sich blau. Richtig leuchtend blau. Und seine Augen schimmern gelb. Bernsteingelb. Dazu das Sumpfwasser, tiefbraun. Und in der Oberflächenspiegelung ein Schimmer von dem Grün ringsum. So wollte ich ihn haben. 3 Sonntage war ich unterwegs, ehe ich einen Tümpel gefunden hatte, in dem das alles auf die richtige Weise zusammenspielte, das Wasser und die Spiegelung, der Frosch. Mit dem Adler rechnete ich gar nicht. Der gehörte für mich zum Waldsee mit der Insel. Aber dann, wie ich da stehe mit den Gummihosen, den Oberkörper vornübergebeugt, das Wasser bis weit über die Knie, und kalt, dass ich dachte, es sägt mir einer die Waden weg. Wie ich also da stehe und laure, dass der Frosch auftaucht und wie er gerade kommt und die Ringwellen auspendeln und ich mich noch weiter vorbeuge, um näher heranzukommen, da mit einem Mal höre ich wieder dieses Geräusch und sehe ihn mit den Augenwinkeln, wie er landet. 6 Meter neben mir, auf dem Wurzelballen von einem umgestürzten Baum. Wirklich, allerhöchstens 6 Meter neben mir landete der. Weiß ich, warum er mich nicht gesehen hatte. Aber da war ja auch der Frosch. Und der saß so, dass ich das eine Auge voll rund beinahe ins Zentrum des Bildes bringen konnte und das andere dabei von der Kontur des Kopfes halb überdeckt wurde, sodass es wie eine Mondsichel im Tiefbraun des Wassers schwamm. Und der Apparat war sowieso nur für allernächste Entfernung eingerichtet. Und bei jeder größeren Bewegung wäre der Frosch sofort wieder weggetaucht. Ja, dann stellte ich fest, dass ich vergessen hatte, den Verschluss zu spannen. Und versuchte, das nachzuholen. Und dann waren beide weg. Naja, davon geht die Welt nicht unter. Hat sie heute Morgen auch gesagt. Im Nachthemd an der Schlafzimmertür. Ich stand schon halb auf dem Treppenflur. Vergiss nicht, dass der Junge 9:30 im Kulturhaus sein muss. Ach, daran hatte ich tatsächlich überhaupt nicht mehr gedacht. Stellprobe zur Jugendweihefeier. Er aber hatte in der Zeitung gelesen, dass einer eine Schallplatte verkaufen will, die er schon lange sucht. 20 Kilometer mit dem Bus. Da kann ich nicht bis übermorgen warten. Was denkt denn ihr, wie viele darauf scharf sind? Es fuhr aber nur hinzu ein günstiger Bus. Zurückzu fuhr erst einer gegen 1. Hatte ich also zugesagt, ich hole ihn ab. Pünktlich 10:30. Straße der Waffenbrüderschaft 7E. Obwohl mir ganze 4 Stunden verloren gingen. Aber da sag mal einer was, wenn 3 auf dich einreden. Du siehst immer nur deins, dass andere auch Interessen haben, das ist dir egal. Naja, und dann, es ging auf 10, schwebt plötzlich der Adler ein. Kommt quer über den See, fängt den Schwung ab, schlägt 2-3 Mal mit den Schwingen nach und setzt sich auf eine Grasbülte. 25 Meter, die ideale Entfernung. Er kann den Verschluss nicht hören. Und für das Spiegelobjektiv ist das der Bereich, in dem sich wirklich bald jeder Millimeter austarieren lässt. Aber ich hatte das Spiegelobjektiv im Koffer. An der Kamera hatte ich das 180er. Ja, ich hatte mich ja auf eine Gans eingerichtet. Den Köder hatte ich rein routinemäßig mitgebracht. Bei der Gans aber wusste ich, dass die Küken schlüpfen mussten, und das hatte ich fotografieren wollen. Den Augenblick, wenn sie unter ihr hervorgekrabbelt kommen, gelb und wuschelig, und dann über den Nestrand lugen. Ah, ja, in solch einem Augenblick, da könnte man zum Dichter werden. So drängt sich das Leben ans Licht, oder sowas in der Art. Ja, aber jetzt saß 25 Meter weg der Adler. Und ich hatte das falsche Objektiv an der Kamera. Und die Gans lag wie tot, die Flügel breit und den Hals über den Nestrand gehängt. Lieber Gott im Himmel, habe ich gedacht, lass ihn da sitzen, bis ich das Objektiv gewechselt habe. Tatsächlich, lieber Gott im Himmel. Tja, was denn sonst? Das macht uns Menschen doch aus, dass wir wissen, wir können planen und organisieren und kalkulieren, so viel wir wollen. Irgendwo bleibt immer eine Unsicherheit. Weil wir eben wirklich nur bestimmen können, was wir ganz alleine tun. Schon ein Lufthauch kann genügen, um alle Planung zunichte zu machen. Du spannst den Verschluss und ein Windchen, das du gar nicht spürst, trägt ihm das Geräusch zu, aus der Traum. Also, das 180er abschrauben und das Spiegelobjektiv aus dem Koffer nehmen und es vor die Kamera bringen. Und das Stativ neu einrichten, weil der Schwerpunkt sich verändert hat, und die Kamera schwenken. Und dann strich er ab. 10:07 Uhr. Also ich hätte meinem Jungen sonst was an den Hals wünschen können. Bloß wegen seiner blöden Schallplatte. Ich war zu schnell gewesen. Hatte nicht daran gedacht, dass das Objektiv spiegeln könnte. 30 Quadratzentimeter Glas etwa. Das kriegt er doch mit, wenn das mit einem Mal auf ihn zugeschwenkt wird. Aber der war nicht ganz abgestrichen. 200 Meter vielleicht, zu einem Baum, da saß er. Und dann hat der liebe Gott ein Einsehen gehabt. Er kam zurück und nahm den Köder an. Schweineschlünde von der Notschlachtung. Dienstags und freitags zwischen 13 und 15 Uhr. Das hat das Mädchen übernommen. Mit der entsprechenden Maulerei zwar, aber es liegt an ihrem Schulweg. Also, spannen und auslösen. Und spannen und auslösen. Und spannen und auslösen. Ganze 9 Mal. Ich hätte das Mädchen umarmen können. Die ganze Welt hätte ich umarmen können. Und wenn dann irgendwo unterwegs zufällig eine Geschwindigkeitskontrolle gewesen wäre, die hätten mir wohl erst noch einen zweiten Berechtigungsschein ausstellen müssen, um alle Stempel unterbringen zu können, die ich verdient gehabt hätte. 10:39 Uhr war ich da. Straße der Waffenbrüderschaft 7E. Der Junge stand schon vor der Tür. Ohne Platte. Es war schon einer vor ihm da gewesen. Den hatte sein Vater hingefahren, von weiter her noch. Naja, davon geht die Welt nicht unter. Warum bloß sind wir immer so hilflos gegenüber anderem Menschenschmerz? Statt ihn zu trösten, habe ich ihn noch verhöhnt. Hätte es ja mit aufstehen können 3:30 und hier warten, bis sich im Haus was regt. Ja, vielleicht war das auch eine Art Selbstschutz. Es ist kein gutes Gefühl, einen 14-Jährigen heulen zu sehen. Schließlich war der andere ja wirklich schneller gewesen, weil sich sein Vater ins Auto gesetzt hatte und mit ihm hingefahren war. Für die Weiterfahrt hatte ich jedenfalls keinen zweiten Berechtigungsschein gebraucht. Aber dazu ist es ja dann gar nicht mehr gekommen. Zu einer Art Platzrunde ist es noch gekommen, einmal rings um das Wohngebiet. Schöne neue Häuser. 5 Geschosse, gelb und rosa, mit Margeritenwiesentapete an den Wänden der Loggias oder Mauerwerksimitation oder bunt lackierten Wagenrädern. Vor den Blöcken die Autos und auf der anderen Straßenseite brusthohe Betonbuchten mit den Mülltonnen. Wie ich losfahren will, sehe ich auf so einer eine Ratte sitzen. Mitten am helllichten Tag sitzt sie da und nagt an einem Brötchen herum. Den Hinterkörper aufgesetzt, den Vorderkörper gehoben und zwischen den Pfötchen das Brötchen. Richtig possierlich. Das war es, was ich gesucht hatte die ganze Zeit. So ein Bild. Eins, an dem keiner vorbei kann. Das sagt alles, ohne dass noch viel dazu geschrieben werden muss. wo jeder, der es sieht, sich sofort einen Reim drauf machen kann, den richtigen Reim. So ein Bild als Plakat an jedem Mülltonnenstellplatz angebracht. Eine Ratte, die auf einer Mülltonne sitzt, an einem Brot nagt und Danke sagt. Und in den Kaufhallen das gleiche Plakat. Und die Ratte sagt, kauf ruhig etwas mehr. Da habe ich den Motor abgestellt und bin ausgestiegen und habe das Stativ aufgebaut. 3 Bilder waren noch frei auf dem Film. Und wenn schon, dann muss so ein Plakat auch ordentlich sein. Farbe ist allemal besser als schwarz-weiß. Tja, die Ratte war natürlich weg. Aber das Brötchen lag noch da. Und im Futterkübel daneben 2 ganze Brote. Schwarzes, ein weißes und außerdem Brötchen und einzelne Scheiben und Reststücken. Kein Problem, dachte ich. Die Ratte lässt sich zur Not einkopieren. Und wenn ich noch die 2 Brote unter den Deckel schiebe, sieht das sogar noch überzeugender aus. Also bin ich hingegangen und habe die 2 Brote dazu gepackt. Tja, und dann fing es an. Was machen Sie denn da? Kreischt über mir am Fenster eine Frau. Und eine andere, Egon, guck doch mal. Und 2 Männer, die beim Autoputzen waren, gleich zu mir ran und, das gibt's hier nicht. Da war ich noch ganz ruhig. Hört mal, Kollegen, habe ich gesagt. Ich arbeite im Backwarenkombinat an der Fließstrecke. 3 Schichten. Im Sommer haben wir Temperaturen um die 50 Grad. Ganz genau wollte ich es Ihnen erklären. Aber die, nicht bei uns im Wohngebiet, wir lassen uns nicht anschmieren. Und auch noch eine Autonummer vom anderen Bezirk. Es hätte zum Lachen sein können, wenn es nicht so zum Heulen gewesen wäre. Der Junge, der saß im Auto und grinste. Und als ich wieder eingestiegen war, sagte er, also wenn das bei uns unter Jungs gewesen wäre, wir hätten uns in die Fresse gehauen, das ist blutet. Dann bin ich wieder ausgestiegen. Das kannst du jetzt nicht machen, habe ich gedacht, dass du hier abziehst wie ein begossener Pudel. Und außerdem, warum sollst du ihm nicht zeigen, wie man sowas regelt, unter Erwachsenen? Ich habe mich erkundigt, wo der Wohngebietsvorsitzende wohnt. Und dann sind wir die Runde gefahren, fast einmal ringsum, weil Einbahnstraße war. Und ich war wieder ganz ruhig. Ich hatte ja den Jungen im Auto. Und ich habe ihn auch mitgenommen in die Wohnung von dem Vorsitzenden. Und ich habe mir das angehört, ohne etwas dazu zu sagen. Ja, unsere Bürger sind wachsam. Die Welt war wieder in Ordnung, als ich den Zettel hatte mit Stempel und Unterschrift, Fotografieren erlaubt. Ja, aber dann kam dieser Kerl mit dem Bauch und den Hosenträgern und Hausschuhen mit Loch. Und der zog die Brote wieder raus aus der Mülltonne, mit steifen Fingerspitzen und einem Gesicht, als ob er die Ratte am Schwanz hätte. Hier wird nur fotografiert, was wahr ist. Soll ich mir denn vielleicht extra eine Mülltonne kaufen und das Brot dazu? Und es reinschmeißen, um dieses Bild haben zu können? Soll ich denn dafür extra selber mit dem Brot umgehen müssen, als wäre es Dreck? Als wüsste ich nicht, was das bedeutet, einen Sommer lang in der Halle stehen, an der Knetmaschine. Draußen sind Temperaturen von 28 Grad. Als hätte ich nicht schon 1000 Mal gedacht, da kann doch was nicht richtig sein, wenn deine Arbeit so wenig geachtet wird. Die Wahrheit, habe ich gesagt. Die Wahrheit, die kommt schon nicht zu kurz bei mir, Kollege. Und dann habe ich die Brote wieder drunter geschoben unter den Deckel. Hab das Brötchen dorthin zurückgelegt, wo es die Ratte liegen gelassen hatte. Und ich habe extra fest zugefasst, dass jeder sehen kann, ich behalte die Ruhe dabei. Ich war auch ganz ruhig. Und ich wusste, wenn er wieder hingeht und das Brot rausnimmt, dann drücke ich auf den Auslöser, dass ich ihn drauf habe auf dem Film. Mit seinem Bauch und den steifen Fingern und diesem Ekel im Gesicht. Und dann hätte ich gesagt, die Ratte brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, das hätte ich gesagt. Die Ratte brauche ich jetzt nicht mehr. Aber der war durchtriebener als ich. Als ich mich umdrehe, steht er da, hinter meinem Apparat, hat den Film in den Händen und zieht ihn auseinander. So, Kollege, jetzt können Sie fotografieren. Und hinter ihm stehen die Leute und grinsen. Stehen bei ihren frisch geputzten Autos und grinsen. Steig aus, habe ich zu dem Jungen gesagt. Mach die Tür wieder zu. Und bei jedem Auto habe ich mir eine von den Aufnahmen vorgestellt. Zweimal Anflug und zweimal der Blick genau ins Objektiv. Und viermal mit dem Schnabel im Köder. Und dann die eine, die, von der ich die ganzen 4 Jahre geträumt hatte. Und vor und zurück und vor und zurück, bis sich das rechte Vorderrad unter dem Kotflügel verklemmt hatte. Nein, das wird keiner begreifen können, warum einer auf sowas kommt. Bloß, weil ihm einer den Film aus dem Apparat nimmt. Es ist wirklich besser, ich sage erst gar nichts dazu. Überhaupt nichts. So, Herr Biesenbohr, dann wollen wir mal. Name? Was? Name. Das steht doch in meinem Ausweis da. Name habe ich gefragt. Biesenbroh. Vorname? Heinz. Geboren? Also hören Sie mal her, Herr Biesenbroh. Ich weiß ja nicht, ob Sie eine Vorstellung davon haben, unter welchen Gesichtspunkten Ihre seltsame Aktion bewertet werden kann. Ich an Ihrer Stelle würde mich hier jedenfalls ganz anders verhalten. Ist gut. Machen Sie weiter. Geboren? 8.10.1949. Wohnhaft? 25, 31. Das war das Hörspiel Filmriss von Horst Matthies. Sie hörten Wolf-Dietrich Sprenger in der Rolle des Heinz Biesenbroh. Außerdem sprachen Klaus Schreiber und Karl-Heinz von Hassel. Toningenieur Johannes Karstens. Technik Ursula Jestremski. Regieassistenz Waltraud Heise und Regie Hans Rosenhauer.